Transparenz für die Ohren. Sitzung ist die Prügel. Es ist der 26.04. Und das PET sagt mir zuallererst einmal, dass wir mit dem Organisatorischen anfangen oder im Organisatorischen beinhaltet sei. Die Sitzung wurde eröffnet um 20 Uhr. Protokoll alle gemeinsam. Ich muss jetzt dringend noch meinen Ersatzprotokollanten ranschaffen. Moderation übernehme ich, Aufzeichnung läuft über Astrid. Und dann zum organisatorischen Top 0, Zelle 42, gibt es da heute was? Scheint nicht so zu sein. Gut, laufende Projekte, Teamwochen. Wer möchte da was erzählen? Olaf, weil der hat eingetragen. Olaf? Olaf, du bist stumm. Ja gut, dann kann ich das ja kurz berichten. Olaf hat ja schon eingetragen, es gab gestern die Vorbesprechung mit den Fachpiraten. Das Team war, soweit ich das sehen kann, ziemlich komplett gestern da. Man hat sich ein bisschen abgestimmt. In zwei Wochen soll zu den drei genannten Themen ein Rohtext fertig sein, der dann weiter bearbeitet und abgestimmt wird. Also wir werden uns in zwei Wochen dann wieder treffen in der Runde Organisatoren und Fachpiraten. Okay, dazu darf ich euch mal den Fixer vorstellen, der daran gerne mitarbeiten würde. Ich hoffe, ihr vernetzt euch dann. Ja, am besten mir eine kurze E-Mail schicken. Dann schicke ich ihm den Link zu einem Pad, wo die Texte, die von den einzelnen Fachpiraten jetzt erarbeitet werden, reingestellt werden, kann er reingucken. Und wie gesagt, Montag gestern in zwei Wochen, 9. Mai, 22 Uhr, trifft sich die Gruppe wieder. Okay. Gibt es da weitere Fragen, Redebedarf? Nochmal der Versuch oder der Aufruf von Olaf? Kannst du mittlerweile reden? Olaf ist immer noch stumm. Ich habe in Zeile 64 meine E-Mail-Adresse reingesetzt. Sorry, jetzt weiß ich, woran es gelegen hat. Ich hatte mich dumm gestellt. Offensichtlich auch taub. Aber gut, du hast das Wort, wenn du noch was nachtragen möchtest. Nö, Michael hat alles gesagt. Ich habe nur seinen Nick nicht erkannt. Heute mal unter Annette drin. Aber ist okay. Läuft. Gut, wenn es dazu mal keine weiteren Fragen gibt, dann können wir direkt nochmal zum nächsten Punkt gehen. Punkt ist Freiheitsserver. Es gibt derzeit nichts Neues. Nee, nicht wirklich. Ich bin am Informationen einholen. Nächste Woche haben wir dann mal ein bisschen was Umfassenderes. Okay, gut. Und dann kommen wir zu Wahlkampf Berlin. Ist da heute jemand da? Mecklenburg-Vorpommern. Okay, da habe ich mir die Zahlen im Kopf umgedreht. Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Da steht drin, dass die Plakate vorbereitet werden. Ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass das von Dennis Klüber kommt. Wir haben es auf jeden Fall. Ich glaube, der ist irgendwie immer ich habe letztes Mal mit dem geschrieben, der ist immer terminlich nicht in der Lage, an der Sitzung selbst teilzunehmen, aber er hat gelobt, dass er regelmäßig, wann immer es etwas gibt, das ins Pad reinschreibt. Sehr schön. So, jetzt aber Berlin. Ich habe das Berlin heute da, gut. Ich habe es ein bisschen spät rumgeschickt. Ich nehme an, dass ich die Infos von Therese bis morgen bekomme. Niedersachsen, siehe unten, dann können wir weitergehen. Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Wer möchte denn das? Also eigentlich macht das Klaus, der ist ja heute nicht da, glaube ich. Kann dazu jemand was sagen? Okay, dann niemand. Dann kommen wir zu den Polgef-Berichten. Und Astrid. Ja, steht drin, viel Kleinkram, ODRS-Tickets und dergleichen, Mumbles-Bufo-Sitzung. Jetzt am Wochenende war ich auf der TTIP-Demo in Hannover, was ich ziemlich sagenhaft fand. Also das war wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Es waren unglaublich viele Leute da. Also zwischendurch habe ich mal gehört, wir haben wohl die 100.000 geknackt. Die Veranstalter haben was von 90.000 gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Polizei hat von 35.000 geredet. Das waren definitiv mehr. Das jetzt so zu dem, was ich getan habe. Ich habe noch so ein bisschen Info und ein paar Fragen. Deswegen fällt meins heute mal ein bisschen länger aus. Das erste ist schon geklärt. Es gibt Menschen, die sich für eine Mitarbeit bei den Themenwochen interessieren. Dazu eben Links und Termine. Wenn mich nochmal jemand anspricht, Michael, dann gebe ich schlicht mal deine Mailadresse raus und überlasse alles Weitere dann dir. Dann wird sich der Bundesvorstand treffen Anfang Mai, also vom 6. bis 8.5. Falls ihr also Themen an den BUFO geben möchtet, wäre das jetzt eine ziemlich gute Gelegenheit, das möglichst bald zu tun. Dann haben wir tatsächlich auch recht bald eine Bundestagswahl. Man sollte es nicht glauben, das kommt ja so ähnlich wie Weihnachten. Dazu finde ich, sollten wir uns auch mal gemeinsam vorbereiten. Bis zum nächsten Mal fände ich es ganz gut, wenn ihr in den Vorständen durchsprechen könntet, welche Vorbereitungen so zu treffen sind und dann gern auch schon mal ein bisschen Headhunting betreiben für Orga, Aufstellungsversammlungen, Social-Media-Teamverstärkung, Grafiker, Texter für die SG-Gestaltung, dass wir also auch Plakate und Flyer herkriegen und dergleichen. Wenn da noch jemand Input hat zu dem Thema, gerne mit dazu schreiben, was man so alles tun kann. Dann habe ich ein paar Daten rausgesucht. Am 3.5. ist der Tag der internationale Tag der Pressefreiheit. Da fände ich es gut zu wissen, ob da Aktionen geplant sind, Blogposts, dergleichen. Am 5.5. ist der Europatag des Europarates und am 23.5. der Tag des Grundgesetzes. Dafür gilt dann eben auch das Gleiche. Dann kommt die Christopher Street Day Saison ja auch auf uns zu. Da wüsste ich dann ganz gerne, wie es mit Aktionen aussieht, mit Beteiligungen und ob die AG Queeraten dann von allen auch entsprechend informiert ist, dass die das auch entsprechend koordinieren kann und mit entsprechendem Infomaterial euch versorgen kann. Der eigentliche Christopher Street Day ist am 28.06. Dieses alles weiß ich, weil ich immer mal in den kleinen Kalender gucke. Da habe ich den Link auch ins Pad geschrieben. Da finden sich dann auch immer wieder mal Tage, an denen man Aktionen, Veranstaltungen, Infostände, sowas planen kann. Ich fände es ziemlich genial, wenn wir es mal schaffen würden, einfach an ein, zwei, drei solchen Tagen bundesweit Aktionen auf die Beine zu stellen und dann einfach auch mal einen großen Bericht zu machen, was wir wo überall getan haben. Das fände ich ziemlich, ziemlich genial. Ja, das ist jetzt erstmal so Input und Fragen von mir. Dann habe ich fertig. Vielleicht noch kurze Bemerkung zu der Demo in Hannover. Ich weiß nicht, wer es gesehen gehört hat. Ich meine, im ersten war das Bericht aus Berlin, wurde Steinmeier interviewt, auch zu der Demo und Problematik Freihandelsabkommen. Und er hat ganz deutlich gesagt, die Fragen, die die Demonstranten in Hannover stellen, das sind die richtigen Fragen. Das finde ich eine erstaunliche Aussage für Mitglied der Bundesregierung. Das habe ich auch gesehen. Also ich denke, es ist ein Hinweis darauf, dass in der Bundesregierung da auch diskutiert wird. Gut, dann glaube ich, können wir weitergehen zu Baden-Württemberg. Ja, ich habe leider nichts, bin auch jetzt noch eingespannt und relativ neu geschäftlich eingespannt. Müsste ich euch nochmal vertrösten auf nächste Woche. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Also man muss auch nicht jede Woche großartig was haben. Das tut nicht not. Gut. Ja, da hat Astrid recht. So, dann können wir direkt weiter gucken zu Bayern. Ja, danke. Also wir haben in der Parteiarbeit uns natürlich auch Gedanken gemacht über die kommende Bundestagswahl. Insofern haben wir letzte Woche eine Lime-Survey durchgeführt, um anonym zu erfassen, wie die Piraten sich den kommenden Landesparteitag vorstellen. Zum Beispiel, ob er zweitägig oder drei Tage lang sein soll und ob er die Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl integrieren soll. Wir haben natürlich dann auch noch eine Frage gestellt. Es waren vier insgesamt ob jemand überhaupt mit dem Gedanken spielt, zu kandidieren, damit wir eine ungefähre Planungsvorstellung entwickeln können, wie wir das durchführen. Die Deadline dafür war Sonntag, 20.04. Das Ganze macht unser Gensec, Thomas Knoblich. Morgen Abend, schätze ich, werden die Ergebnisse vorliegen. Ansonsten arbeiten wir weiter an der Themenwoche und einer Vorbereitung für eine Schulung der in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ebenfalls kooperieren wir ja mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Da geht es um einen Netzpolitikkongress Ende August. Da geht es nicht nur darum, dass wir den durchführen, sondern ob wir ihn tatsächlich am letzten Wochenende durchführen können. Da passiert nämlich einiges in Düsseldorf, wo er stattfinden soll. Und insofern müssen wir da ein bisschen was organisieren, beziehungsweise die Nordrhein-Westfalen. Unsere Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde, die läuft. Ansonsten, wenn man zurückblickt, ich war auf einer Pressekonferenz von Innenminister Joachim Herrmann. Da ging es meistenteils leider nur um den Flughafen in München. Ansonsten Allgemeinplätze, was jetzt die Flüchtlingsthematik angeht und andere anstehende Sachverhalte. Wichtig ist für die bundesweite Planung eurerseits, wir haben am 26.05. vor, eine Demonstration Freiheit statt Angst in München durchzuführen. Der geplante Zug geht vom Stachus bis zum Odeonsplatz. Ansprechpartner ist wieder Arnold Schiller. Sprechen wird unter anderem unsere Landesvorsitzende Nicole Britz. Wenn ihr also an dem Termin frei habt, dann überlegt doch, ob ihr nicht uns verstärken wollt und in München mit demonstrieren wollt. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Ist das Datum 26.05. fix? Sollte jetzt fix sein. Die letzte Sitzung aller Beteiligten, da gehören ja 10 Gruppen, glaube ich, dazu, war letzte Woche und da wurde der Termin so bestätigt. Im Übrigen im Newsletter, der dazu verschickt wird und auf den Einladungen, ist auch bereits ein Banner vorhanden, wo eben 26.05. schon draufsteht. Okay, dann ich höre Schweigen, aka keine Fragen. Gucken wir weiter. Wenn mich nicht an, dass jetzt jemand da ist, oder? Dann. Momentchen, ich habe eine Frage. Ja, ich habe so eine Frage zu. Nee, zu Berlin jetzt, das könnt ihr mir auch sicher beantworten, ohne dass da jemand da ist. Wie ist denn das bei Brunos Geschichte mit diesem Böhmermann-Zitat? Der braucht ja jetzt einen Anwalt. Kriegt er den eigentlich von der Partei gestellt? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ja, von Berlin oder von Bund oder von... Grundsätzlich würde es wohl dann der LV machen. Ne? An Bund ist bis jetzt noch kein Antrag gekommen. Jetzt gucken wir erstmal, was die Staatsanwaltschaft wirklich macht, denke ich. Und ich gehe auch davon aus, wenn er Unterstützung braucht, wird er sich rühren. Okay, danke. Okay, gut. Sonst, glaube ich, können wir jetzt nicht zu Berlin sagen. Ist der Thomas Langen da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen, da jemand? Auch nicht. Dann geht's weiter mit Bremen. Da schreibt jemand was rein. Das ist aber nicht. Das bin ich. Dann schreib kurz fertig und sag dann. Ja, Bremen hat seinen Vorstand neu gewählt. Das kam jetzt neulich über die Vorständeliste. Ich habe auch schon ganz neugierig gefragt, wer denn das mit dem PolGEF macht. Das haben die wohl noch nicht in ihrer Geschäftsordnung entsprechend ausgeklüngelt. Und da warte ich jetzt noch auf Rückmeldung und hoffe doch sehr, dass wir dann von Bremen etwas mehr sehen werden als bisher. Ja, das hoffe ich auch. Dann Hamburg, da jemand? Da. Ja, moin, hier ist Hamburg. Momentan sind wir im Grunde genommen mehr, sag ich mal, mit kleinteiligen, ich sag mal, Präsenzgeschichten vor Ort. Das fängt jetzt an, dass wir Anfang Mai jetzt auf dem Hafen Geburtstag einen Stand stellen werden. Das geht hinüber, dass wir bei der Marihuana-Woche dort auch mit uns beteiligen bei unserem neu gegründeten Cannabis Social Club, den wir jetzt ja auch in Hamburg seit letzten Herbst haben, dort auch mit Vortragsaktionen uns auch an dem Hanftag selber auch uns mit dem Stand auch beteiligen werden. Themenwochen sind später, so ich das sehe, für den Herbst geplant, unter anderem Verkehrspolitik in Hamburg. Da ist es aber bisher jetzt noch nichts Konkreteres. Ansonsten, welche Politik in Hamburg? Verkehrspolitik. Entschuldigung. Kein Problem. Ansonsten halt, wie gesagt, hauptsächlich kleinteilige Präsenzsachen von Stadtteilfesten und so weiter, um uns wieder ins öffentliche Bild auch zu rücken, weil da ja doch die letzte Zeit eher weniger war. Okay, gut. Bist du ab jetzt regelmäßig hier? Nur kurz als Frage. Ja, habe ich jetzt eigentlich so vor, ja. Oh, das fände ich sehr genial. Vielen Dank. Gut, dann ändere ich nämlich da auch nochmal im Musterpad die Zuständigkeit. Sehr gut, sehr gut. Gibt es noch Fragen nach Hamburg? Nein, aber den Ausdruck großer Freude, dass Hamburg jetzt auch öfter mal da sein wird. Freut mich auch, danke. So, dann darf ich leider, glaube ich, also ich müsste jetzt eigentlich an Michael Kittel ausgeben, der aber heute, glaube ich, nicht da ist. Ich meine, der hat sich entschuldigt, oder? Sei es wie sei, er ist nicht da. Dann machen wir erstmal weiter mit Mecklenburg-Vorpommern. Da hat Dennis noch reingeschrieben, Landesmitgliederversammlung und Aufschlussversammlung am kommenden Wochenende suchen noch freiwilligen Versammlungsleiter für Rostock am 30.04. und kann heute nicht teilnehmen. Gut, dann, ich übergebe dann an Niedersachsen. Adam. Hi, guten Abend, ihr Lieben. Also, hier auch nicht allzu viel in der Woche, beziehungsweise sehr viel, aber nicht viel Verschiedenes zu erzählen. Also die TTIP-Demo natürlich war, wie Astrid schon erwähnt hat, ein voller Erfolg. Es war riesig, das Ganze, sehr viel mehr, als wir alle erwartet haben. Wir waren sichtbar als Piraten, wirklich sichtbar. Und noch nicht mal Matzak und Co. haben uns geschafft, sämtliche orangen Flaggen in orangen Farben aus der Demo rauszuschießen. Abgesehen davon war ich als offizieller Demo-Fotograf dabei fürs Bündnis. Und habe dementsprechend auch sehr viele Fotos gemacht, wo wir dann halt auch aufgetaucht sind. Eine kleine Selektion der Demo-Bilder, die seht ihr hier. Ich habe da einen Link gesetzt und da könnt ihr euch die gerne ansehen und auch gerne in der Größe runterziehen, wie es da ist. Für Druckversionen steht alles da. Dann das nächste ist die Termine, die wir haben demnächst. Da habe ich einen Eventkalender einfach mal reinkopiert. Nicht alles ist interessant für die Bundesebene oder für die Landesebene, aber das ist das, was jetzt im Mai auf uns zukommt. Also die erste Mai-Feiern, die hier immer relativ groß sind. Dann der Global Marijuana Day, da machen wir auch einen Stand. Wir haben so einiges vor. Dann natürlich Christopher Street Day, ist hier auch riesig. Und da werden wir auch sehr vertreten sein. Und dann gibt es noch das Klimafest, also einen autofreien Sonntag, wo sich auch immer ganz, ganz viel tut. Und wir werden versuchen, auf all diesen Festen halt wirklich Präsenz zu zeigen und bunt zu sein. Und also, dass die Piratenflaggen wirklich nicht zu übersehen sind. Dann hat sich der Stadtverband Hannover gegründet. Gestern am Montag haben wir die konstituierende Sitzung gehabt und ist ein neuer kleiner Stadtverband, der aber höchstwahrscheinlich sehr energisch ist, wie es aussieht. Dann haben wir überall die letzten AVs im Land. Wir haben ja die Wahlen 9-11, wie ihr alle wisst, und so langsam gehen wir jetzt zu Ende. Vernetze ich mich auch sehr schön mit. Ich fahre relativ viel rum und besuche die dann auch und betreue die. Und so langsam wird es auch schön warm. Wir lernen uns alle kennen und es tut sich auch so ein bisschen mehr Kommunikation hier. Das Ganze mit der Demo hat den großen, wunderbaren Nebeneffekt gehabt, dadurch, dass ich da im Organisationskomitee gesessen bin, des ganzen Bündnisses. Da habe ich die Leute kennengelernt, die hier an den Hebeln sitzen, auch bundesweit vom Bund, Campback, Greenpeace und andere NGOs, gibt es eine ganze Menge von. Und die mögen uns, was soll ich sagen? Also wir sind etablierter Teil inzwischen davon und zwar nicht ich in meiner Person, sondern wirklich die Piraten auch und die hatten uns da sehr gern dabei. Also es war tolle Erfahrung. Das war's soweit und wenn ihr Fragen habt, bitte. So, keine Fragen dazu oder wie interpretiere ich das? Wenn dem so ist, dann gehen wir direkt weiter zu NRW. Ist da jemand da? Entschuldigung? Ja. Hallo, ich bin's, Bruno. Ich muss leider gleich wieder weg. Und falls ihr noch was von Berlin hören wollt, dann würde ich euch da schnell einen Report geben, wenn es für euch okay wäre. Ja, dann machen wir das so. Ich hatte eigentlich vor, dir den langen Redeslot zu geben, unten bei der Teambeauftragung. Aber wenn du gleich wieder weiter musst, dann machen wir das jetzt schnell, denke ich. Genau, also wenn das für euch alle okay ist. Ich will jetzt auch nicht hier einfach reinplatzen, so arschlochmäßig. Nee, mach ruhig. Okay, cool. Taika, bist du mal kurz ein bisschen ruhig im Hintergrund? Ich muss hier kurz was reden mit ein paar Piraten. Ja, ja, Piraten, genau. Okay, meine Tochter ist auch schon aktiver Pirat, wie ihr mitbekommt. Also, was gibt's zu berichten? Ihr habt ja alle mitbekommen, unsere Erdogan-Demo, die ich konzeptioniert hatte vor circa 4 Wochen, läuft extrem erfolgreich. Das war auch meine Hoffnung. Ich wollte auch mit dieser Demo quasi ein Thema entern, wo wir zuerst mal nicht so besetzt sind, um das dann langfristig genau in die Themenbereiche rüberzubringen, wo wir als Piraten auch zu Hause sind. Das ist klar natürlich einmal die Flüchtlingspolitik, keine Frage, gerade in Berlin, ganz wichtiges Thema. Aber natürlich jetzt auch besetzt mit dem Thema Grundrechte, Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit. Ist so gesehen voll eingeschlagen. Die ganze Geschichte, ich muss das ja jetzt auch nicht groß erläutern, das war eigentlich überall in den Medien. Es haben sich jetzt, wir kommen einen Freitag, extrem viel Journalisten angemeldet, sogar internationale, CNN wird kommen, BBC wird kommen. Wir haben jetzt am Freitag eine wirkliche Kunstaktion geplant. Meine Idee war eben, quasi ein Stückchen weit hier kreativ zu Raubmord kopieren bei Zentrum für politische Schönheit und das zu paaren mit ansonsten guten politischen Reden. Deswegen, die Aktion läuft folgendermaßen ab. Wir werden auch heute Nacht noch eine PM dazu rausgeben. Es geht um 17 Uhr los am Bundeskanzleramt. Da wird es Reden geben zu den Themenblöcken Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit. Dann Themenblock zu dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Dann ein Themenblock zu den Menschenrechtsverletzungen der Türkei. Und natürlich immer wieder auch ganz gezielt Redebeiträge von Künstlern hinsichtlich der Zensurversuche von der Türkei. Wir haben auch Musiker aus der Türkei da. Danach, wenn diese Redeblöcke am Kanzleramt fertig sind, werden wir einen Trauermarsch machen durch den Tiergarten direkt zur türkischen Botschaft, da wo wir immer demonstrieren. Wir werden den Menschen mit schwarzem Klebeband, die da demonstrieren gehen mit uns auf dem Trauermarsch, den Mund zukleben. Sie werden bewaffnet sein mit Grablichtern, mit Blumen, mit Bildern von getöteten syrischen Flüchtlingen, die durch die türkische Polizei umgebracht wurden und durch Bilder auch von kurdischen Familien, die umgekommen sind durch die Gewaltangriffe der Türken. Dazu natürlich Spielsachen, Blumen und wie gesagt diese Kerzen marschieren dann dahin. Vor der türkischen Botschaft ist ein Mahnmal errichtet. Das wird von uns aufgestellt. Das ist eine riesengroße, wunderschöne Friedenstaube, die wir aus Metall haben, lasern lassen. Also die schaut schon sehr eindrucksvoll aus. Und dort werden dann diese Kerzen abgelegt und sehr still und traurig eben an diesem Mahnmal an die vielen Opfer der Türkei gedacht. Und es wird dann noch eine Aktion geben, die ich jetzt noch nicht bekannt geben darf, kann, weil sonst funktioniert die ganze Veranstaltung nicht, so als krönender Abschluss, um dann auch entsprechend tolle Bilder zu generieren. Was ganz wichtig ist, dass wir einen Haufen Leute dort vor Ort haben. Das heißt, wer sich vielleicht vorstellen kann, mal ein cooles Wochenende in Berlin zu machen, und bitte verbreitet es bei euch in den Landesverbänden, dann ist dieses kommende Wochenende genau optimal. Ab 17 Uhr geht's los vom Bundeskanzleramt. Das heißt, wenn ihr mit dem Zug kommt, müsst ihr eigentlich nur quer rüberlaufen und seid direkt bei uns bei der Demo. Dauert vom Bahnhof bis zum Bundeskanzleramt, 10 Minuten, 15 Minuten, wenn man ein bisschen langsamer zu Fuß ist. Wir brauchen ganz viele Piraten, denn wir haben momentan leider in Berlin ein kleines Mobilisierungsproblem. Es kommen nicht genügend Piraten auf die Veranstaltung. Wir werden sehr viele Kurden da haben. Wir werden sehr viele Leute da haben. Auch von der Linken kommen mittlerweile Leute. Aber es ist ziemlich blöd, wenn wir eine Piratenveranstaltung machen und dann im Endeffekt nur 2, 3 Piratenfahnen da sind. Deswegen bitte kommt vorbei. Es wird viel Presse da sein. Es wird viel an Fernsehen da sein. Das heißt, wir können da wichtige Bilder generieren. Frage, kommendes Wochenende, Samstag, ne? Nee, am Freitag. Also damit meine ich natürlich ein verlängertes Wochenende inklusive Freitag, weil die Demo ist ja am Freitag 17 Uhr. Ja, das hatte ich jetzt nicht mitgeschnitten, entschuldigen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen missverständlich. Ich meinte mit dem schönes Wochenende in Berlin natürlich quasi am Freitag zum Demonstrieren kommen und dann mit den Piraten Samstag und Sonntag durchfeiern in Berlin. Ich habe auch noch 2 Fragen kurz. Numero uno, kriegst du den Motto auch für die Demo? Und Numero due, du kann ja sein, dass du bald einen Anwalt brauchst. Stell dir den in die Partei oder zahlst du den aus eigener Kasse? Also den brauche ich jetzt schon, weil ich ja das letzte Mal bereits quasi eine Straftat begangen habe. Ich habe gegen Majestätsbeleidigung Paragraph 103 verstoßen. Ich gehe davon aus, dass dieser Paragraph eh abgeschafft wird. Das hat die Kanzlerin ja letztendlich schon gesagt. Die Frage ist natürlich, wie schnell er abgeschafft wird, weil dann vorher Bestrafungen kommen, dann kommt man nochmal dran. Aber mal ganz ehrlich, darauf lasse ich es ankommen, weil als Pirat dann in einem großen Schauprozess für Majestätsbeleidigung dran zu kommen, da sind die Kosten für den Anwalt echt eher so die kleinen Spesen eines Wahlkampfs. Als Bühne, ne? Also das ist für uns natürlich dann eine Bühne und noch dazu hat in meiner Abwesenheit haben meine wundervollen Mitglieder in Berlin auf der letzten Landesmitgliederversammlung von sich aus spontan einen Antrag noch auf der Landesmitgliederversammlung geschrieben, um mich eben darin auch finanziell auch vom Landesverband her zu unterstützen und so. Somit haut es gut hin. Und mich hat auch sofort unser großartiger Meinhard Staross gemeldet, der ja schon viele tolle Verfassungsklagen und Ähnliches gemacht hat und ja doch relativ piratennah ist. Und der hat auch sofort gesagt, das ist ein hochinteressanter Präzedenzfall. Wer so ein bisschen was zu dem Rechtlichen wissen will, sollte sich den Taz-Kommentar von deren Rechtsexperten durchlesen. Der trifft nämlich schon extrem gut, in welcher Art und Weise hier die Polizei eingreift für eine Sache, die eigentlich lächerlich ist. Man muss sich auch mal die Verhältnismäßigkeit bewusst machen, nicht nur gegenüber dem, was in der Türkei passiert. Und hier fühlt sich so ein Diktator letztendlich verletzt, sondern auch die Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Veranstaltungen. Schaut euch an, was auf Pogida, auf Bergida und auf Pegida an schrecklichen Hassreden gesprochen wird. Da schreitet niemand ein. Natürlich ist es in dem Fall kein Paragraph 103, aber nichtsdestotrotz, Verhältnismäßigkeit ist schon auch ein Prinzip. Eine kurze Rückfrage. Wer hat eigentlich die Polizei da gerufen? Naja, also wenn du eine Demo anmeldest, kommt immer die Polizei. Ja gut, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie jetzt auf diese Sache da reagiert haben. Die mussten ja genau, was sie tun und wie sie es tun. Das war ja schon, als ob da jemand einer gezündelt hätte. Naja, die Polizei ist natürlich automatisch da und sagt dir, es gibt Auflagen. Die Auflage ist natürlich momentan, weil es eben bereits schon mal so einen Versuch gab, auch von unserer Seite, dieses Schmähgedicht von Böhmermann nicht aufzuführen. Und ich meine, natürlich war die Polizei alarmiert. Wir haben jedes Mal ein anderes Motto. Also normalerweise ist es keine Macht dem Erdogan, Freiheit statt Erdogan. Dann war es bei dieser letzten Demo, war es keine Macht dem Erdogan, Freiheit für Böhmermann. Und da war natürlich klar, dass irgendwas in diesem Bezug kommen wird. Und natürlich steht dann die Polizei letztendlich da mit einem Auge auf dem Gedicht. Und wenn sie eine Zeile nur hören, egal ob die interpretiert wird oder sogar kritisiert wird, dann schreiten sie sofort ein und machen Rabatz. Obwohl natürlich in dem Fall bei uns überhaupt nicht der Vorsatz einer Beleidigung dabei war, was natürlich maßgeblich dazugehört. Denn ich habe nur kritisiert, am Böhmermann-Gedicht, dass ich es halt rassistisch und sexistisch finde, gerade diese Ziegenficker-Passagen und sein Gelöt stinkt wie Döner und das ist halt sexistisch und rassistischer Bullshit. Das habe ich auch so erklärt. Genauso ist es aber auch eine Wahrheit, wenn man sagt, Kurden treten, Christen hauen. Ja, das passiert halt nun mal in der Türkei. Und wenn du das dann so sagst, sprichst du eine Wahrheit aus, aber dafür wird dann halt eine Demo aufgelöst. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass das System hier diesen Fehler hat. Und ich kann dir nur sagen, also von meiner Seite volle Solidarität und Unterstützung. Also für dich, tolle Aktion. Danke jo, dir, jo. Danke dir, mein Lieber. Tito, danke. Ich habe dann noch was Zweites. Wir hatten ja eine GEMA-Demo. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, und das betrifft jetzt einmal natürlich Berlin, weil wir diese GEMA-Demo dort hatten, betrifft aber natürlich auch genauso meinen Themenbeauftragungsbereich, denn Thema GEMA-Verwertungsgesellschaft ist natürlich wesentlicher Bestandteil unserer Urheberrechtsreformposition, somit nicht nur ein Kernthema, sondern letztendlich Gründungsmythos. Daher haben wir unseren Namen wegen dem Urheberrecht und der Piraterie in diesem Bereich. Ich hole jetzt kurz aus. Es gab zuletzt ein VG-Wort-Urteil. Es gab eine Klage von Dr. Vogel gegen die VG-Wort. Warum bekommen Verleger so einen dicken Anteil von den Urheberrechtslizenzen, die Verwertungsgesellschaften für Pauschalen und für Lizenzierung einsammeln? Warum landet da so viel bei den Verlegern, obwohl der nichts urheberrechtlich tut? Der Meinung sind wir auch als Piraten. Das hatten wir, ich glaube, schon Ende 2011, Anfang 2012 im Programm stehen. Und ja gut, da hat jetzt der Vogel in der letzten Instanz vom Bundesverfassungsgericht gewonnen. Damit ist klar, die Verleger, also die Buchverleger, fliegen aus der VG-Wort raus. Katzenjammer ist natürlich riesengroß. Das Coole ist ja, dass wir Piraten bereits seit, ist jetzt 2013 haben wir angefangen oder auch 2012, ich weiß jetzt gar nicht, klagen wir ja auch gegen die Beteiligung der Musikverleger in der GEMA, weil wir auch sagen, wenn sowas wie eine GEMA eine Verwertungsgesellschaft, dann soll die nur für Urheber da sein. Deswegen sollen die Verleger da rausfliegen, weil die Verleger kassieren von jeder GEMA-Lizenz 40%, der Textdichter bekommt 30%, der Komponist bekommt 30%, also bekommt der Verleger sogar mehr als jemand, der schöpferisch tätig ist, was eine Riesensauerei ist. Und das Tragische ist, da die Verleger innerhalb der GEMA so eine Übermacht haben, können die auch die Verteilungsschlüssel bestimmen. Das heißt also, wie werden Pauschalen zum Beispiel aus Diskotheken einsetzen in Clubs oder Pauschalen für USB-Sticks, Handys, Kopierer, CDRs, schlag mich tot, alles eingesammelt und wie werden die vor allem verteilt? Und natürlich landen die momentan nur bei den großen Verlagsrepertoires. So. Dagegen kann man natürlich nur klagen, wenn man selber Mitglied bei der GEMA ist. Das Gute ist, da ich eben hauptberuflich Musiker bin und GEMA-Mitglied bin, hatte ich eben die Möglichkeit, dank meines Repertoires und meiner Band, dass ich eben in der GEMA zu klagen. Ich bin diesen Weg gegangen und wir stehen jetzt kurz davor, nachdem eben dieses VG-Wort-Urteil gefallen ist und natürlich Musikverleger im Verhältnis zu Buchverlegern noch weniger tun, denn Notendruck findet heute nicht mehr statt, wird heißen, so sicher, wie es jetzt bei der VG Wort war, ist es doppelt sicher bei uns, dass wir diesen Prozess als Piraten gewinnen werden. Ich war ziemlich schockiert, als wir Pressemeldungen dazu gemacht hatten im Zuge dieser VG Wort Geschichte, dass niemand darauf reagiert hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um eine Summe von 8 Millionen Euro, die im Jahr verteilt werden, was keine Peanuts sind, die dann nicht mehr an die Verleger ausgezahlt werden. Dieses Urteil ist am 24.06. zu erwarten in Berlin. Jetzt war am Wochenende eben die große Mitgliederversammlung der Verleger und ordentlichen Mitglieder der GEMA. Da war natürlich ziemlicher Katzenjammer, weil natürlich allen bewusst ist, dass dieses Urteil sie hart treffen wird, dass es quasi letzten Endes ihr letztes Mitgliederfest ist. Und wir waren natürlich frech genug, genau während ich würde mal sagen, Selterstadt Sekt, Mitgliederfest vor dem Kosmos, wo sie getagt haben, eine GEMA-Demo anzumelden. Kein Ende der Gemeinheiten, um nochmal auf die Schäden der durch die Tarifreform für die Berliner Clubkultur und Ähnliches hinzuweisen. Hatten auch versucht, in einem großen Stil zu mobilisieren. Hat leider nicht funktioniert, denn die C3S, die eigentlich da immer unserer Meinung war, hat sich leider ein bisschen verändert, will sich nicht mit der GEMA verscheißen. Das ist der Originalspruch, der mir gesagt wurde. Deswegen hat die C3S so abgestimmt, uns nicht zu unterstützen. Wir müssen eh mal generell ein bisschen nachdenken, wie wir mit der C3S in Zukunft umgehen. Die Club Commission und die Livecom, die uns zugesagt hatte, uns zu unterstützen und sogar Redner zu schicken, die ja maßgeblich 2012 dabei waren, haben sich leider auch ein bisschen verstritten, weil der eine Teil nämlich mit der GEMA einen Deal abgeschlossen hat und der andere Partner nicht. Und deswegen traut sich keiner vor und alle haben Schwanz eingezogen. Es war eine extrem traurige Demo, vom eigenen piratigen Mobilisierungspotenzial ganz zu schweigen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ein Kernthema ist, dass genügend Piraten auch außerhalb von Berlin vorbeikommen. War leider nicht so. Wir waren auf dieser GEMA-Demo 5 Piraten und ein Dr. Motte und das war's. Und standen da gut 1000 Verlegern gegenüber, die uns natürlich ziemlich uncool fanden, weil sie auch wissen, wer ich bin, die uns natürlich beschimpft haben, wüst. Klar, wir konnten immer wieder ganz gehässig sagen, feiert euer letztes Fest, es ist eh vorbei bald, aber es war ziemlich unschön. Und in diesem Zuge möchte ich auch nochmal wirklich an alle appellieren. Dieser Berliner Wahlkampf ist unglaublich wichtig. Wenn wir den verscheißen, dann glaube ich, ist es für die Piraten auf die nächsten Jahre vorbei. Und deswegen bitte, bitte mobilisiert alles, was ihr an Kräften habt, uns nach Kräften in Berlin zu unterstützen. Wir sind momentan nicht genügend Leute und wir brauchen euch einfach. Und wenn es darum geht, Plätze zum Pennen zu finden und Ähnliches, das kriegen wir alles in Berlin hin. Wir brauchen nur eure Unterstützung und ich hoffe sehr, sehr darauf, dass wir es auch schaffen, jetzt am Freitag Unterstützung aus allen Landesverbänden für unsere Erdogan-Demo zu bekommen, weil das ist eben auch wieder ein Grundthema von uns, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, und das sollten wir uns einfach nicht kaputt machen. Ich würde sagen, du solltest oder wir sollten mal irgendwie an die Bundes-PR rantreten wegen dieser GEMA-Geschichte. Wenn es da richtig Erfolge gibt, dann ist das durchaus was für die Bundes-PR, würde ich mal behaupten. Ich konnte mir jetzt natürlich nicht alles merken irgendwie und das in die Bundes-PR-Sitzung mitnehmen, leider. Wie bitte? Wir hatten ja schon eine PM gemacht auf Bundesebene zur VG Wort oder einen Blogbeitrag. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist auch ein bisschen Strategie dahinter gewesen, dass keiner Bock hat, da groß zuzugeben, dass wir was gemacht haben. Schaut euch an, auf Netzpolitik.org wird mittlerweile gesagt, ja, Netzpolitik geht auch ohne Piraten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann unsere Klage durchkommt, dass es dann noch so abgeht, dass überall steht, ja, da hat irgend so ein unbekannter Musiker geklagt, anstelle zuzugeben, hey, das waren die Piraten. Lika, Dieter, du hast auf dem Schirm, ne? Ja. Gut. Also wie gesagt, nur bitte appelliert bei euch in Landesverbänden, sprecht einfach, jeder von euch hat so seine Kanäle, wie er seine Mitglieder im Land anspricht und jeder weiß, wer da ein bisschen cool ist, ein bisschen gutes Zeitmanagement hat. Überlegt euch, ein cooles Wochenende jetzt mal in Berlin zu machen. Es ist furchtbar viel los, Samstag, Sonntag auch in Berlin, wenn er bereits am Freitag kommt, um 17 Uhr vom Kanzleramt, das vom Bahnhof echt nur 10 Minuten weit weg ist. Bruno, ganz kurz eine Frage zu der Geschichte mit Böhmermann bzw. Erdogan. Ja. Du hast ja eben gesagt, du hättest quasi schon, also der Paragraph 103 wäre einschlägig, aber du weißt ja, nach Paragraph 104a müsste ja die Kanzlerin darüber entscheiden, ob das Verfahren denn überhaupt zugelassen wird, also ob die Staatsanwaltschaft quasi Ermittlungen anstellen darf. Gibt es da schon irgendwas? Ja, es gibt ein Verwaltungsgerichtsurteil, das wurde mir auch kurz unter die Nase gehalten, dann aber wieder weggezogen, als ich darum gebeten habe, kann ich da nicht eine Kopie haben, sagte der Polizeibeamte vor Ort. Da stehen leider ein paar private Funktelefonnummern handschriftlich von Kollegen drauf, ich kann Ihnen das jetzt leider nicht geben. Aber was Paragraph 104 betrifft und so weiter, ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht so zu Hause drin. Ich wusste bis vor kurzem auch noch nicht einmal, dass es überhaupt so einen Majestätsbeleidigungsparagrafen noch gibt. Aber letzten Endes haben ja eigentlich alle Juristen unserer Partei, darunter ist unser Justiziar, der BIM aus Bayern, aus Passau, sowie der Markus Kompa aus Hessen oder Hessen oder ich weiß es nicht, NRW oder so. Entschuldigung, Münster. Oh Gott, die wundervolle Stadt Münster. Entschuldigung. Ja, also die haben alle gesagt, da habe ich die besten Karten, auch Starostike, also Meinhard meinte, das sind perfekte Karten mit, schaute uns eigentlich nur gut aus. Wenn nicht ja, kommen will, mit wie viele müssen es noch sein und so. Aber ihr Lieben, ich wollte es jetzt nicht zu lang machen, ich muss jetzt eh weg, weil ich muss jetzt die Tochter ins Bett stecken, ihr hört die immer noch im Hintergrund krähen und die muss morgen früh wieder in den Kindergarten und deswegen muss ich jetzt hoch und eine Urmelgeschichte vorlesen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Danke, dir auch. Vielen Dank. In Ordnung. Gut, danke euch. Ciao. Das war jetzt sehr gut, sehr ausführlich, das gefällt mir. So, dann können wir jetzt weitermachen mit, ich glaube, nicht NRW. Oder? Oder ist aus NRW jemand da oder für NRW? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Rheinland-Pfalz, in der Vigo, ist der da oder jemand anders? Es steht was im Pad. Er ist entschuldigt, steht oben. Ah, gut, das erklärt das. Gut, dann lese ich das nochmal kurz vor. Am 30.04. findet der LPT bzw. die LMV in Koblenz statt. Die Besucher sind im Allgemeinen natürlich willkommen. Die Wahlnachlese läuft nach wie vor und Jürgen hat die NRW-Fraktion bzw. die PIKO in Bielefeld besucht. So, dann Saarland. Jörg, bitteschön. Ja, Namen zusammen. Auch von uns gibt es nicht so viel heute zu berichten. Wie gesagt, die normale Vorbereitung für den LP läuft. Am 8.05. findet er dann statt. Und ansonsten diverse Aktivitäten auf allen Ebenen. Unter anderem jetzt auch ein Vorstoß wieder autonomes Fahren. Jetzt mit Bussen haben wir was gemacht als PM. Ja, und das war es auch schon diese Woche. Nicht viel heute. Alles klar, Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter. Sachsen, da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Sachsen-Anhalt? Jo. Hallo. Jo. So, wir haben am Wochenende einen neuen Vorstand gewählt, ein neues Schiedsgericht gewählt auf dem Landesparteitag in Magdeburg in unserer Landesgeschäftsstelle. Dann haben wir eine Kreisgründung in Halle in Aussicht. Wir haben ein paar Anträge behandelt, 3 Stück an der Zahl. Was haben wir noch gemacht? Was wir, glaube ich, in Vorbereitung haben, ist die Landesgeschäftsstelle vielleicht ein bisschen aufmöbeln, da möglicherweise eine schicke Wand hinpacken, vielleicht noch ein Banner anfertigen für die Bundestagswahl, etc. Wir machen auch Dinge. Ich werde durch. Na, wie ist denn das dann? Bist du jetzt in Zukunft regelmäßiger Berichterstatter oder machst du das nur proxymäßig? Ich wurde als Beisitzer in den Vorstand gewählt und ich würde das ganz gerne so lange tun, bis tatsächlich jemand verantwortlich sich fühlt für diesen Bericht. Ja, das tust du doch schon, dann mach es doch ein. Das tust du doch schon. Okay. Ja, finde ich aber auch. So, das macht es für uns alle eigentlich viel einfacher. Entschuldige bitte, Jeffrey. Nachdem ich jetzt aber gerade ein bisschen abgelenkt war und in der Zeit keiner mitgeschrieben hat im Pad, bist du so nett und schreibst noch eben im Pad einmal kurz rein, was du gesagt hattest? Richter? Danke. Gut, dann schauen wir nochmal schnell. Schleswig-Holstein? Kadi? Ist heute nicht da. Ist aus Thüringen jemand da? Da fehlt uns ja heute unser Code-Thüringer. Kein Thüringen Today. Urheberrecht bzw. TTIP haben wir jetzt mit Bruno bereits gerade abgehandelt. Sehr ausführlich. Das ist also durch. Gernot ist meines Wissens heute auch entschuldigt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der ist heute bei der Initiative Grundeinkommen Bonn. Ich lese da mal kurz vor, was drin steht, weil wegen Aufzeichnung. Also, wir hatten 2 Blogbeiträge von Herr Beckmann und Miranda, beide auf piratenpartei.de. 5000 BGE-Flugblätter wurden an Organisationen, Landesverbände, Kreisverbände und Piraten verteilt. Die letzten gingen an den KV Bielefeld, KV Altenkirchen und an die Initiative Grundeinkommen Bonn e.V. Dann haben wir noch eine konstruktive Mammelsitzung zum Flyer Rente Altersarmut am 25.04. Nee, gehabt muss es dann heißen, das war ja schon. Und die kommenden Termine sind am 4.5. die Mammelsitzung der AGBEE und am 8.5. die Sitzung der Sozialpiraten. So viel dazu. Dann gucken wir mal schnell in die Gesundheit rein. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Das steht nämlich drin, neuer Koordinator Jan Kabus. Der ist jetzt vermutlich nicht hier. Ich nehme mal an, dass er derjenige war, der das ins Pad geschrieben hat. Dann, also was haben wir? Nichts Neues. Noch Teilnahme an E-Health-Konferenz der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Und der neue Koordinator eben. Dann, Umwelt. Wer ist nicht da? Dann Energiepolitik. Also Umwelt findet im Prinzip nicht statt im Moment. Oder auch Landwirtschaft ist eingeschlafen. Das ist nicht ganz richtig. Landwirtschaft, das ist ja Hekate, die macht momentan tatsächlich eine Pause. Ja. Gut, ja, dann schreibe ich mal bei Hekate entschuldigt rein. Energiepolitik, Michael? Ja, gerne. Kurz, ich hatte das letzte Mal ja schon erzählt, dass ich bei der Landesregierung hier in Niedersachsen war, bei dem zuständigen Referat für den Stromnetzausbau. Ich habe jetzt ein Vorgespräch telefonisch geführt mit dem Referatsleiter vom Bundesministerium, das Referat, das eben auch für Netzausbau zuständig ist, und habe ihm gesagt, dass wir eben hier entsprechende, in der Region entsprechende Probleme haben und dass das nicht nur eine technische Frage inzwischen ist, sondern auch eine politische. Und er hat jetzt, war jetzt nicht so ablehnend, sondern hat gesagt, ich sollte doch das per E-Mail nochmal fixieren, die Problematik, damit sie sich auch darauf vorbereiten könnten. Also ich gehe davon aus, dass ich da auch ein entsprechendes Gespräch führen kann. Mal gucken. Wir werden in unserem Orangebuch, denke ich, schon das BMWI ziemlich heftig angehen, weil die Energiewende findet nicht so statt, wie sie stattfinden müsste. Im Gegenteil, wird ja gebremst und so weiter. Wir werden höchstwahrscheinlich auch die Bundesnetzagentur, die eine Behörde des BMWIs ist, auch entsprechend kritisieren. Wie wir es genau formulieren, müssen wir nochmal sehen. Ja, dann auch kurz zu dem Orangebuch. Also wir sind weiter in der heißen Phase. Ich hoffe, dass nächste Woche der Rohtext fertig ist. Wir haben 8:45 auch wieder eine Sitzung, wo wir auch einen Teil diskutieren werden. Es ist schon ein hartes Stück Arbeit, aber noch hoffe ich, dass wir das bis zum 31. Mai alles hinkriegen. So, ich habe dann kurz reingeschrieben, wer sich also gerne beteiligen möchte an dieser ersten Auflage vom Orangebuch, der soll mir eine kurze Mail machen. Wir haben Kosten von ca. 350 Euro mit Druck, Mehrwertsteuer und ein bisschen Versand. Ich gehe davon aus, dass wir das problemlos zusammenbekommen, aber wer einfach Lust hat, sozusagen bei der ersten Auflage vom ersten Orangebuch mit dabei zu sein, der soll mir eine kurze Mail machen. Vielleicht noch nur so eine ganz typische Episode am Rande. Ich habe ja in Berlin angerufen, habe den Referatsleiter nicht gleich erreicht. Dann bin ich über die Zentrale gegangen, habe mich dann so vorgestellt, Bernd Piratenpartei, und ich würde bald gerne mit dem Sekretariat sprechen. Und zum Schluss kam dann so die Frage, von welcher Firma sind Sie? Ja, genau. Anscheinend rufen in erster Linie Firmen beim BMWI an. Gut, dann gibt es noch Fragen dazu oder Freiwilligenmeldungen? Gerade eine kurze Verständnisfrage. Was sollte denn in dem Orangebuch denn genau alles aufgearbeitet werden? Das würde mich nur kurz und grob umrissen mal kurz interessieren. Also das heißt, der Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Und genau diesen Weg zeigen wir auf. Technisch ist es machbar, das ist inzwischen schlüssig. Und wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, der darf das vorher natürlich auch lesen. Also wahrscheinlich so die Rohfassung oder das Lektorierte, das machen wir dann bei Ihnen natürlich. Wollte sagen, können sich da auch noch andere redaktionell noch mitbeteiligen, weil wir hätten ja zum Beispiel hier in Hamburg ja den Jörg Dürre, der ja auch energiepolitisch sehr engagiert ja, ist. Ja, wir sind ja mit Jörg auch im Gespräch, der ist ja Mitglied der AG, der weiß auch davon. Okay. Also es ist jetzt aber die Endphase. Und vermutlich wir werden mal sehen, wie die Diskussion dann läuft. Ich hoffe, dass wir eine Diskussion anstoßen können. Wir werden dann hoffentlich auch Rückmeldungen bekommen aus verschiedenster Richtung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch mal eine zweite Auflage gibt, wo wir vielleicht Themen noch aufgreifen und so weiter. Das müssen wir sehen. Aber wer jetzt bisher gar nicht dabei war, es läuft seit einem Dreivierteljahr, der kann gerne mithören, sich informieren. Völlig neue Aspekte werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr aufnehmen können. Also, okay, weiß Bescheid, danke. Alles klar, dann die Drogensuchtpolitik nehme ich jetzt als nächstes dran, den bestenfalls. Ja, guten Abend zusammen. Ja, was kann ich berichten? Letzte Woche war eigentlich eine recht spannende Woche. Zwei Sachen sind passiert. Es hat die UNGAS, die hat stattgefunden. Das war eine UNO-Sondersitzung in Sachen Drogenpolitik, einberufen von zwei oder drei südamerikanischen Ländern. Die haben halt, die Repressionspolitik betrifft, die höchsten Opfer einfach zu bezahlen aufgrund des Drogenkriegs. Das war so ein bisschen Anlass. Ich mach's kurz, es verändert sich nichts. Ansonsten gibt's eine schöne Zusammenarbeit mit der Bundes-PA, das Thema Drogenpolitik es gibt schöne Artikel. Zuletzt gab's ein Video vom Hanfpiraten, vom Lukas Lammler, der aufgerufen hat zum GMM. Dann komme ich direkt zu den Sachen, was laufen wird. Am Samstag nehme ich teil an der Lust und Rausch. Das ist eine ganz witzige Veranstaltung in Sachen Drogen und Sexualität. Bin ich selber ganz neugierig drauf. Ansonsten nehme ich an zwei GMMs teil. Einmal in Köln und also Global Marijuana Marsch. Einmal am 7. Mai in Köln und am 14. Mai in Düsseldorf. Dort werde ich auch eine Rede halten. Ansonsten bin ich ziemlich viel beschäftigt mit der Orga, Mary Jane, neue Flyer auflegen und. Vor allen Dingen Kohle, ganz schwieriges Thema. Und ansonsten finden unsere wöchentlichen AG-Sitzungen statt, wirklich regelmäßig, das macht Spaß, das ist schön, es sind Leute da, es kommen neue Leute. Heute war zum zweiten Mal jemand aus Österreich da. Wir hatten sogar kurz Besuch vom Günther Weiglein, das ist so der medizinische Cannabis-Patient. Der hat es heute leider nicht geschafft, das Mikro zu aktivieren, aber auch da, wie gesagt, freue ich mich, dass er uns besucht. Ich könnte noch so viel erzählen, aber habt ihr Fragen? Dann bin ich eigentlich durch. Ja, dann übernehme ich ganz schnell, damit wir noch ungefähr in unseren Zeitrahmen kommen, weil ich nämlich glaube, dass wir kaum mehr jemanden drin haben von den Themenbeauftragten, den ich übersprungen habe. Aber wir haben den Alexander aus Bremen da, der schon was reingeschrieben hat im Pad und den ich an der Stelle jetzt halt ganz herzlich in der Runde begrüßen darf, weil er nämlich behauptet hat, dass er noch öfter kommt. Und ja, einen schönen Abend dir. Was gibt's denn zu erzählen aus Bremen? Guten Abend, 0 Points from Bremen. Nein, wir haben einen neuen Landesvorstand gewählt. Ich bin Beisatz am Landesvorstand Bremen, momentan auch noch Kreisvorsitzender in Bremerhaven und Mandatsträger in Bremerhaven. Wurde gerade von dem Helope angeschrieben, dass es wünschenswert wäre, dass ein VGF aus Bremen eben auch an dieser Runde teilnimmt. Ich habe spontan gesagt, ja, das mache ich. Solange wir noch keinen Vorstandsbeschluss dazu haben, erstmal natürlich kommissarisch, aber ich habe auch schon dem Helope gesagt, werde es auch dem Vorstand sagen, dass ich das auch gerne weitermachen würde. Wenn es dann einen offiziellen Vorstandsbeschluss gibt, dann mache ich auch weiter einen PolGF für den Landesverband Bremen. Werde dann auch versuchen, so regelmäßig wie möglich teilzunehmen und zu berichten. Wunderbar, das freut mich sehr. Gibt es von der Runde aus noch Fragen an Alex? Nein, aber Anmerkungen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz riesig, dass endlich mal aus Bremen jemand da ist. Und auch auf die Aussicht, dass regelmäßig jemand aus Bremen da ist. Das habe ich ziemlich bitterlich vermisst. Wenn ich dazu kurz anmerken darf, ich bin heute auch später da, weil wir haben jeden zweiten Dienstag Fraktionssitzung, wo ich mit den Grünen zusammenarbeite. aus diversen Gründen, weil wir eben im Landesparlament nicht vertreten sind. Das ist mein Zugang zum Landesparlament und gleichzeitig profitieren beide Seiten davon. Also wenn ich mal etwas später da bin, nicht wundern, das kann an einer Fraktionssitzung liegen. Überhaupt kein Problem, Hauptsache du kommst. Ich würde an der Stelle auch anraten, dass ich dich noch in diverse Kommunikationskanäle mit reinnehme und wenn es dann so ist, dass du an einem Dienstag nicht kannst, dann schreib einfach etwas ins Pad rein. Wir lesen das dann noch für die Aufzeichnung vor und dann haben wir es auf jeden Fall. Dementsprechend, also wir haben zwar dieses Treffen hier wöchentlich, aber wenn man es nur zweiwöchentlich schafft, weil man irgendwelche Alternativtermine und so hat, dann ist das weder eine Schande noch für uns ein unüberwindbares Problem. Also da musst du dich nicht schlecht für fühlen. Nein, aber ich werde versuchen, so regelmäßig so oft wie möglich da zu sein und auch teilzunehmen und mich einzubringen. Wunderbar. So, jetzt haben wir es 21.02 Uhr. Ich habe die gesamte Liste durch. Ich habe alle Leute hier im Raum, glaube ich, durch. Gibt es noch weitere Themen, Diskussionsfragen oder habe ich doch jemanden vergessen? Gut, ja, dann kann ich an dieser Stelle nicht anders, als die Sitzung einfach zu beenden. Es ist 21.02 Uhr und ich danke euch allen sehr für das Kommen heute. Das hat sehr Spaß gemacht und ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt halt ein paar alte blinde Flecken ausgebessert haben. Das wird nächste Woche. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ciao. Ich freue mich mit und mache jetzt die Aufnahme aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.